Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Pilatus fragte Jesus von Nazareth: Bist du wahrhaftig Gottes Sohn? Und Jesus antwortete: Du sagst es. Das Volk tobte und schrie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn! Pilatus sprach aber zum dritten Male zu ihnen: Was hat denn dieser Böses getan? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie schlugen ihn ans Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihn. Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände.